Ja, willkommen zum vierten Podcast von der Fachschaft, wieder produziert vom Podcast-Kombinat, also von Markus und mir. Heute haben wir zu Gast John Kanamkulam, das ist unser neuer Juniorprofessor. Und herzlich willkommen. Ja, danke. Am besten erzählst du erstmal ein bisschen was zu deiner Professur, was das überhaupt ist, was das für ein Schwerpunkt ist. Und wie du sie auch vielleicht selbst definieren würdest, also was du gerne machen möchtest, wo du hin möchtest. Du könntest natürlich auch noch Laura und Olli vorstellen, aber musst du ja nicht. Ja, okay, von der Fachschaft sind halt der Olli und die Laura da. Die stellen auch ein paar Fragen und ja, willkommen. Ja, fein. Ja, ich habe jetzt hier seit 1. Oktober glücklicherweise die Juniorprofessur für politische Ökonomie und europäische Integration, wie sie jetzt heißt, angetreten und freue mich sehr, dass sie in Marburg getan zu haben, mit der spezifischen Tradition Abendroth, Deppe, Kühnel, Füllbert und all diese anderen Namen, die wohl in meinen Ohren klingen. Und hoffe, dass ich von dieser materialistischen Tradition und kritischen Tradition so ein bisschen was auf dieser Juniorprofessur fortsetzen kann. Entsprechend ist auch meine erste Veranstaltung, die ich hier angeboten habe, eine Einführung in die Kritik der politischen Ökonomie gewesen. Das war mir wichtig, das mal gleich so zu machen, um mal auch ein kleines Statement abzugeben, aber auch, weil mir die Sache wichtig ist, die Auseinandersetzung mit Marx und der kritischen Theorie und der Kritik der politischen Ökonomie. Und ja, also das ist sozusagen die Stelle, die ich angetreten habe und ja, in der Tradition, in der ich mich wähne. Gut, das war auch schon mal eine gute Einführung. Weißt du denn, also vielleicht sollten wir erstmal das Konstrukt der Juniorprofessur noch so ein bisschen erklären. Also ich wusste am Anfang nicht, was das ist. Ich dachte, das wäre einfach ein junger Professor. Oh. Ich muss mein Alter hier nicht preisgeben, oder? Nee. Zu dem Jungen ist relativ. Wir können noch ein Foto machen, damit dich jeder einschätzen kann. Nee, das wäre eigentlich ganz cool, wenn du das nochmal so ein bisschen erklärst, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und ja, und dann haben wir doch noch ein paar weitere Fragen. Ach so. So ganz genau weiß ich das, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, das ist von der damaligen Wissenschaftsministerin Buhlmann initiiert worden. Die Idee war, dass ähnlich, glaube ich, wie im angelsächsischen Raum Leute nach der Promotion die Möglichkeit bekommen sollen, anders als im klassisch deutschen System, wo sie normalerweise Assistenten oder Assistentinnen von Professoren oder Professorinnen sind, bis zur Habilitation eigenständig zu arbeiten und zu forschen. Und ja, relativ autonom, könnte man sagen. Und denen dann auch schon relativ früh den Professorinnen-Titel zu verteilen, aber dann eben Junior-Professorin-Professor. Und ja, der Unterschied ist einfach, dass das auch eine Qualifikationsstelle ist, ähnlich wie eine Assistentenstelle. In dem Fall hier 3+3 Jahre, 3 Jahre. Danach werde ich evaluiert, wie jeder andere Junior-Professor, jede andere Junior-Professorin. Und dann wird entschieden, ob ich nochmal 3 Jahre drauf bekomme und dann ist eigentlich Schluss. Und dann kann ich mich auf reguläre Professuren bewerben und ja, der Vorteil ist halt quasi, kann man Vor- oder Nachteil sehen, dass ich eigenständig arbeite, quasi keinen Chef, keine Chefin habe, die mir irgendwelche Arbeit hinlegt und sagt, mach mal. Naja, mit zunehmendem Alter passiert das auch immer weniger. Ja, dass ich sozusagen einerseits mehr Verantwortung habe, aber auch mehr Freiheiten. Und das finde ich eigentlich eine sehr angenehme Position. Darfst du denn Chef sein? Also hast du Mitarbeiterstellen? Ich habe jetzt endlich einen Mitarbeiter bekommen. Das ist noch nicht ganz durch mit dem Einstellungsverfahren, aber es sieht ganz gut aus. Und ich habe eine studentische Hilfskraft und eine wissenschaftliche Hilfskraft mit Abschluss aus den Studienfördermitteln, die ja gnädigerweise von der Regierung bewilligt wurden, nachdem zum Glück die Studiengebühren abgeschafft wurden. Also aus diesen Mitteln habe ich eine Stelle und eine studentische Hilfskraft, die, glaube ich, nicht aus diesen Mitteln bezahlt wird und eine reguläre wissenschaftliche Mitarbeiterstelle, eine halbe. Mhm. Genau. Gut, weißt du denn jetzt schon, wo du hin möchtest in der Forschung und so weiter? Also Das ergibt sich ein bisschen darüber, dass ich hier nach Marburg ein Forschungsprojekt mitbringe, das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, von der DFG bewilligt wurde, dass die Vergemeinschaftung der Migrationskontrollpolitiken, ein bisschen umständlich der Titel, aber bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, Vergemeinschaftung der Migrationskontrollpolitik in Europa untersucht und das aus einer staatstheoretischen Perspektive. Und ich glaube auch mit diesem spezifischen Profil, das ich mitbringe, Schnittstelle politische Ökonomie, europäische Integration, Staatstheorie, das war, glaube ich, auch letztlich, was den Ausschlag mit dafür gegeben hat, dass ich hier diese Stelle bekommen habe. Und da bin ich ganz froh. Also meine Stelle liegt tatsächlich Schnittstelle eben politische Ökonomie, Kritik der politischen Ökonomie, Migrationspolitik, kritische Migrationsforschung und europäische Integration auch in der spezifisch Marburger Tradition, Neogrammschendismus weiterzuentwickeln und so weiter. Hast du denn schon so Pläne für die Lehre so in den nächsten Semestern? Habe ich. Ich werde im nächsten Semester tatsächlich eine Einführung in die Migrationspolitik in Europa anbieten, hatte ich vor. Was war die zweite Veranstaltung? Na, die zweite Veranstaltung resultiert aus meiner Dissertation, die ich 2006 abgeschlossen habe, in der ich aus politökonomischer Perspektive Großbritannien und die Bundesrepublik im Rahmen eines staatstheoretischen Konzepts verglichen habe miteinander. Und dann werde ich eine Veranstaltung, ich glaube, dies auf Englisch, anbieten, Comparative Perspectives of the Political Economy of UK and Germany. Also das werden die zwei Veranstaltungen sein. Der Luxus an meiner Stelle ist auch, dass ich quasi nur zwei Veranstaltungen anbieten muss, weil ich mich ja nach wie vor weiterhin noch qualifizieren soll und viele Bücher oder Artikel oder sonst irgendwas schreiben, weil, wie gesagt, das wird nach 3 Jahren evaluiert, was denn da vorliegt. Also hast du sozusagen auch eine gewisse Menge an Veröffentlichungen, die du bringen musst, oder? Ja, denke ich schon. Ich weiß jetzt nicht, wie man das quantitativ bemisst. Heutzutage ist es ja relativ üblich, sich da dem angelsächsischen Modell zu unterwerfen und zu sagen, es müssen peer-reviewed Artikel dabei sein und englischsprachige am besten auch noch und so weiter. Ja, also da, das ist jetzt alles kein Riesengeheimnis, aber ist halt das, was gefordert ist. Ja. An was schreibst du denn gerade im Moment? Im Moment schreibe ich an dem Abschluss der einen Fallstudie, die wir untersuchen, nämlich der Frage, wieso die Unionsbürgerschaft, das ist ein ganz spezielles Konstrukt, wird, glaube ich, ein bisschen zu weit, wenn ich das jetzt genauer ausführe, innerhalb des europäischen Migrationsregimes spezifische sozialpolitische Implikationen hat. Und in diesem Forschungsverbund, wo ich ja mit zwei Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeite, schließen wir jetzt zum Januar diese eine Fallstudie ab. Und da bin ich gerade am Erstellen dieses Zwischenberichts, diese einen Fallstudie. Aber ich bin jetzt, also ich bin, dadurch, dass die Forschungsphase gerade intensiv ist, bin ich jetzt weniger Sachen nach außen am Publizieren oder am Arbeiten. Wobei im Dezember gebe ich in Wien einen Vortrag der kritischen Kriminologie, die sich mit der Frage innerer Sicherheit und des Wandels beschäftigt. Und da, weil das Papier muss ich noch auf Englisch übersetzen. Ja, so. Also schon gut zu tun. Wenn ja, allerdings. Gut. Am besten kommen wir jetzt nochmal zu den Lehrveranstaltungen, die du anbietest. Du meintest, dass du dieses Semester eine Vorlesung anbietest? Nee, Vorlesungen sind generell, ehrlich gesagt, nicht mein Ding. Ich weiß jetzt, es geht das hier über den Äther, aber das muss ich jetzt, glaube ich, einfach mal sagen. Also wir haben vor vielen Jahren in Frankfurt mal, ich meine, ich war ja auch studentenpolitisch aktiv, die Diskussion auch mit unseren Dozenten gehabt. Und es gab dann, glaube ich, irgendwann mal eine Umfrage, wo dann Leute nach der Vorlesung direkt abgegriffen wurden und gefragt wurden, was haben sie denn gelernt? Man sollten sie mal so zum Besten geben, was jetzt der Lehrertrag war. Und als denjenigen, die die Vorlesung gehalten haben, das präsentiert wurde, was die Studenten glaubten, was sie bei ihnen gerade gelernt haben, hat es ihnen die Fußnägel hochgekrault. Ja? Und letztlich denke ich, Lehren und Lernen ist immer mindestens eine Zweibahnstraße und nicht eine Einbahnstraße. Und deswegen halte ich ehrlich gesagt von reinen Vorlesungen nur begrenzt etwas. Es ist auch legitim, nur mal zuhören zu wollen, ist ganz klar. Aber ich bin doch gerade in den zwei Veranstaltungen, die ich nur anzubieten habe, schon darauf bedacht, eben mit den Studierenden enger in Kontakt zu kommen und eine intensive Diskussion in Gang zu setzen. Ich hoffe, dass mir das ganz gut gelingt und habe da jetzt nicht so meine Priorität auf eine Vorlesung, wo ich 1,5 Stunden rede, gelegt, sondern habe eher Lust, im Dialog mit Studierenden mich auseinanderzusetzen und auch meine eigenen Fragestellungen zu überprüfen und so weiter. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, besteht dein Lehrkonzept eher in der Zusammenarbeit mit den Studierenden statt irgendwie so ein Frontalunterricht? Ja, wenn es klappt, ist gut. Ja, also in der Marx-Veranstaltung beispielsweise, in der Einführung, mache ich das zum Beispiel so, dass ich mir jede Woche E-Mail-Fragen schicken lasse zu den Passagen, die wir gelesen haben. Und die bereite ich dann in der PowerPoint-Folie vor, also Frage für Frage, natürlich anonymisiert, ist eh klar. Weil ich da einfach mit gewährleistet habe, dass A, mal ganz banal gesprochen, ich sitze ja hier als Prof, die Texte gelesen sind. Also, sorry, ich meine, wenn wir, ist auch ein bisschen meine Pflicht dafür zu sorgen, dass wir da so Lernfortschritte erzielen und die Sachen gelesen werden. Aber das andere ist, dass ich einfach darüber mitkriege, was sind die Fragen, die die Studierenden beschäftigen. Und meine Fragen sind relativ sicher andere Fragen. Und das Schöne an dieser Methode ist, dass die Studierenden sich mit ihren eigenen Fragen beschäftigen. Also das heißt, nicht ich beantworte diese Fragen, sondern wir versuchen uns gemeinsam diesen Fragen anzunähern. Und das halte ich für ein ziemlich probates Mittel, um gemeinsam dialogisch irgendwie sich durch die Materie zu arbeiten. Geht nicht in jeder Veranstaltung. Jetzt habe ich auch eine Einführung in die europäische Integration, Theorien und Geschichte. Das ist mir jetzt als Überblicksveranstaltung deklariert worden, hinter meinem Rücken. Die Leute saßen zu Recht da und sagen, wir kriegen hier nur 2 Punkte. Warum sollen wir jetzt hier irgendwas machen? Dann sage ich, ja, aber ich kann jetzt hier auch nicht alles nur machen. Also da haben wir jetzt eine klassische Veranstaltung mit Referaten draus gemacht. Und es gab einen Aufstand, den ich dann auch okay fand, wo Leute gesagt haben, hier, wir haben keine Lust, auch in dieser Veranstaltung um noch die Fragen zu schicken. Und dann haben wir uns jetzt quasi drauf geeinigt. Das hat bisher es ist noch optimierbar, lassen wir so sagen, uns darauf geeinigt, dass die Leute zur Sitzung ihre Leute zur Sitzung ihre Fragen mitbringen und wir uns damit dann in der Sitzung beschäftigen. Und in der Marx, in dem Marx-Seminar funktioniert das damit? Das funktioniert prima. Also was bekommst du da so zurück beispielsweise? Naja, das sind ja, ich meine, wir lesen jetzt, also nachdem ich die Leute durch die erkenntnistheoretischen Tiefen der marxischen Theorie in der Auseinandersetzung mit Hegel und Feuerbach geschickt habe und selber teilweise Fragen nicht beantworten konnte, nun gut, das passiert auch mal. Aber ich hatte ein gutes Umfeld in Frankfurt und habe alle Fragen mir dann nochmal mit den Kollegen zusammen erarbeitet. Ja, wir lesen das Kapital jetzt im Rest des Semesters Schritt für Schritt und die ersten Passagen sind natürlich schon ziemlich kompliziert. Hm. Und das sind dann einfach Fragen wie, ich verstehe den Satz auf Seite so und so nicht. Was meint Marx mit dieser Aussage? Oder steht diese Aussage nicht im Widerspruch zu dem, was er vorher da und da gesagt hat? Ja, und das sind einfach sehr hilfreiche Fragen. Und also was ich auch im Seminar gesagt habe, ist, zum wissenschaftlichen Arbeiten gehört ja auch zu lernen, was man nicht begriffen hat. Und das Nicht-Begriffene zu artikulieren. Weil nur darüber geht ja sozusagen der Erkenntnisprozess voran. Also wenn man einfach mal so im Nebenbei liest und so denkt, ja, habe ich so grob verstanden, ist okay. Aber die wirkliche Arbeit beginnt erst da, wo man irgendwie anfängt, der Frage nachzugehen, was habe ich eigentlich nicht verstanden, warum habe ich es nicht verstanden, kann ich es mir erklären oder wie genau muss ich eigentlich die Frage präzisieren, dass ich mit anderen zusammen mir die Antwort darauf erarbeiten kann. Ja, wunderbar. Jetzt darf ich eine Frage stellen und mir fällt spontan erstmal nichts ein. Aber wir könnten natürlich jetzt anlässlich der Global Week of Action mal auf die Studierendenproteste zu sprechen kommen. Also wir haben ja momentan die Situation, dass in Österreich mehrere Audi Maxe, ist das die Mehrzahl davon? Also mehrere Einzahl Audi Max besetzt sind. Wir in Marburg ja bis Freitag auch eine Besetzung des Audi Max hatten, die ja dann wegen massiver Polizeipräsenz aufgegeben wurde, obwohl ja von der Uni erst gesagt wurde, dass die Besetzung geduldet wird. Ein bisschen seltsam, was da passiert ist, aber naja. Wo ja ganz klar der Fokus darauf ist, wir wollen ein besseres Bildungssystem haben und vor allen Dingen auch emanzipative Bildung haben. Und wie siehst du da deine Möglichkeiten, dich da auch mit einzubringen aus Seiten der Lehre? Ja, leider habe ich die E-Mail, das gab von diesen Besetzerinnen irgendwie eine Mail, allerdings eben auf meine quasi E-Mail-Fragen-Beantwort-Adresse und die habe ich natürlich heute Mittwoch, sollen die Fragen geschickt werden, das erste Mal wieder abgerufen, da habe ich eine Anfrage bekommen, ob ich da nicht spontan dazu bereit wäre, da irgendwie eine Veranstaltung zu machen, hätte ich natürlich gern gemacht, jetzt bin ich nur leider heute erst gekommen und bin auch ein bisschen am Kränkeln, sowas habe ich in Frankfurt auch immer gemacht, also wir haben jetzt in Frankfurt auch zum, wie heißt das, Bildungssommer, Bildungsstreik. Der Bildungsstreik. Der Bildungsstreik, genau. Und da gab es auch, bei uns wird regelmäßig, ich war selber auch aktiv früher, der Turm besetzt in Frankfurt, das ist ganz praktisch, da kann man ja einfach die Aufzüge einmal hochschicken und macht die Seitenaufgänge zu und dann kommt keiner mehr rein. Und ja, und da bietet man halt im Foyer, haben wir da mal Veranstaltungen organisiert mit Profs und ich habe da jetzt auch im Sommer bei den Studierenden mitgemacht und bin auch natürlich gerne bereit, hier in Marburg sowas zu machen. Ist halt ein bisschen schwierig, weil ich noch in Frankfurt wohne, dass ich natürlich dann nicht sonntags, was die Anfrage war, mal so, also abgesehen davon, dass ich die Mail halt nicht gelesen hatte, mal schnell hier reingeschneit kommen kann und das machen kann. Aber prinzipiell bin ich natürlich gerne bereit, mich mit Studierenden auch in außeruniversitären Aktionsformen auseinanderzusetzen und Fragen der kritischen Bildung zu thematisieren, ist klar. Ja, wie sieht es denn so generell aus, also jetzt in der Ausrichtung deiner Lehre? Also wir sprechen ja, also in den Bildungsstreikaktivitäten geht es ja darum, emanzipative Bildung, also auch kritische Bildung vor allen Dingen, mit in den Blick zu bekommen und nicht nur arbeitsmarktverwertbares Zeug sich anzueignen, damit wir uns möglichst gut ausbeuten lassen können. Inwiefern ist das denn nochmal ein Fokus in deinen Veranstaltungen, um den Leuten auch sowas nahezubringen, sich selber kritisch und emanzipativ mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen? Ja, das ist natürlich jetzt einerseits durch die Marx-Veranstaltung, wo ja der Gegenstand der Veranstaltung und der Inhalt quasi die Kritik der bestehenden Verhältnisse sind, ganz gut passen. Aber ich bin jetzt natürlich nicht nur auf Marx gepachtet, sondern mir geht es prinzipiell darum, aber auch mit dem Marx eben, Erkenntnis geht immer nur in kritischer Selbstreflexion und in kritischer Reflexion mit dem, was mit dem man sich auseinandersetzt. Also Marx argumentiert meinetwegen plausibel, man muss das auch nochmal kritisch hinterfragen. Also worum es mir geht, ist, um es mal emphatisch mit Adorno auszudrücken, ist Erziehung zur Mündigkeit. Dass Studierende, wir uns alle sozusagen selbstkritisch, reflexiv zu dem, was uns umgibt, was wir erfahren, was wir lernen, beschäftigen, dass wir alles kritisch hinterfragen. Und ich ja, versuchen, mit entsprechender Haltung voranzugehen und die Leute dazu einzuladen, jetzt auch in der Europa-Veranstaltung. Wir setzen uns ja mit den verschiedenen theoretischen Ansätzen auseinander und wir machen das, glaube ich, ganz gut kritisch. Also wir nehmen jeden Ansatz ziemlich gut auseinander und sagen, okay, die argumentieren jetzt so und so, wie könnte denn eine Gegenposition aussehen und so weiter. Also wir diskutieren alles gegeneinander, weil ich glaube, es gibt nicht die unabgeschlossene oder abgeschlossene Wahrheit, ja, sondern man muss sich einfach immer im Prozess mit den Sachen auseinandersetzen. Und das erwarte ich mir letztlich von einer universitären Bildung, dass hier junge Leute, auch diejenigen, die lehren, sich mit so einer Haltung miteinander auseinandersetzen und den Erkenntnisprozess vorantreiben. So, jetzt kommt die Frage, die Olli sehr freuen wird, weil er damit gerechnet hat. Und inwiefern schaffst du es zum Beispiel, die Geschlechterverhältnisse konsequent in das Programm mit einzubinden? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich wüsste jetzt gar nicht, wie ich genau darauf antworten soll, außer dass ich natürlich jetzt auch mit Marx mich darüber auseinandersetze. Das haben wir ja auch schon ein bisschen gemacht, der Frage nachzugehen, gibt es da geschlechterspezifische blinde Flecken? Die gibt es. Die werden da auch benannt. Und das haben auch Studierende schon in guten Fragen zutage gefördert, die wir da kritisch diskutieren. Jetzt in der europäischen Integration, klar, da habe ich jetzt einen Block natürlich noch, die feministische Perspektive oder feministische Kritik im europäischen Integrationskontext hat. Aber wenn man jetzt die klassischen Theorien durchgeht, also muss ich jetzt schon zugeben, habe ich jetzt nicht immer noch mal eine extra Schleife mit drin, was heißt das jetzt aus feministischer Perspektive, aber es ist in jedem, also in dem Theorie- oder in dem Seminarplan natürlich ein Gegenstand auf jeden Fall. Also das gehört für mich dazu, ist klar. Das ist gut. Ja. Achso. Ja, sicher, aber ich finde im Marburger Kontext mit zwei Professorinnen, die jetzt für Geschlechterverhältnisse da sind, kann man die Frage durchaus berechtigt stellen. Ja, mit denen verstehe ich mich auch super. Das ist ja auch wirklich ein weiterer Grund, weshalb ich mich freue, hier zu sein. Mit Ingrid Kurt-Scherf ist super und mit der Annette Henninger ist auch total nett. Ich finde es eine super Ergänzung. Das finde ich toll. Echt gut. So. Ich gucke in die Runde, es hat keiner erstmal noch Fragen, dann stelle ich einfach nochmal eine. Ich weiß ja durch persönliche Involviertheit, dass du noch zu einem anderen Thema hier an der Uni arbeitest, und zwar in einer kleinen Arbeitsgruppe. Magst du zu der noch ein Wort verlieren? Klar, kann ich. Das ist, da bist du ja auch Teil dieser Arbeitsgruppe Rechtsextremismus, also auch da eine spezifisch Marburger Tradition, die jetzt im Umfeld von Peter Henkenborg und seinen Leuten angesiedelt ist. Und ich bin sehr beeindruckt. Das ist jetzt nicht mein genuiner Arbeitsschwerpunkt, aber ich lerne unheimlich viel, indem ich mit euch da diskutiere oder ihr mir eure Presse, also Arbeiten, Abschlussarbeiten oder Zwischenarbeiten, wie die gemeinsam da diskutieren. Und ich finde das total bereichernd. Also das hat sich jetzt initiiert über die Sophie Schmidt und den Holger Oppenhäuser, heißt er, ne? Genau. Die Sophie kenne ich noch aus Frankfurt. Die ist ja Mitarbeiterin von Peter Henkenborg. Und die Sophie hat mich einfach mal angesprochen, weil sie wusste, dass ich eben schon auch ein bisschen zu innerer Sicherheit und autoritärer Formierung von Herrschaft ein bisschen was gearbeitet habe. Und darüber haben wir dann diese Arbeitsgruppe initiiert und tagen, glaube ich, momentan einmal im Monat, ne? Und diskutieren bislang, also eben Papiere, Abschlussarbeiten, Zwischenarbeiten von den Teilnehmerinnen dieser Arbeitsgruppe. Das ist sehr gewinnbringend, finde ich. Ich lerne total viel. Also von Sachen, von denen ich einfach keine Ahnung hatte bis dahin. Ja, total spannend. Ich wollte dich erst noch mal an die Gummibärchen erinnern. Achso, das ist gut. Bei Lidl kauft man die ja am besten nicht, ne? Das ist ja nicht PC. Okay, ich muss mal gucken, wo ich welche kriege. Gibt es auch sicher irgendwo Gummibärchen? Die Leute, die das hören, verstehen das schon. Aber du hast ja noch eine andere Arbeitsgruppe, die du ja vom Leo Bieling geerbt hast. Richtig, vielleicht willst du dazu auch noch was erzählen, weil es ist eine Forschungsgruppe. Ja, genau. Forschungsgruppe Europäische Integration. Da bin ich natürlich total happy, weil es jetzt natürlich auch mich total unterstützt, weil da einfach Leute sind, die da schon länger arbeiten, mir da so ein bisschen den Übergang erleichtern, hier nach Marburg rein und Diskussionszusammenhänge zur Verfügung stellen und natürlich da so auch mit Leo da ein bestimmtes kritisches Terrain bereitet wurde, Leo und Frank Deppe. Und ich da sehr froh bin, da neu anzudocken. Und wir haben es ganz gut hingekriegt. Ich war ganz erstaunt. Wir haben so eine kleine Auftaktveranstaltung gemacht. Da war die Gruppe auch sehr aktiv, hat viele Flyer verteilt und so, wo Leo und ich so kleine Inputs gegeben haben. Und da waren, glaube ich, 40 bis 50 Leute da. Das war sehr beeindruckend. Und aus dem Zusammenhang hat sich jetzt so ein kleines Grüppchen von jüngeren Leuten neu dazu gesellt. Also die Gruppe ist offen. Wir tagen, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube alle zwei Wochen. Ich glaube, eine Unterseite der Institutsseite ist irgendwie FEI. Jetzt peinlicherweise weiß ich die Adresse nicht, aber wäre es gut. Genau. Dann stehen auch unsere Termine. Wer interessiert ist an kritischer Integrationsforschung, Marburger Tradition, ist da herzlich eingeladen, bei uns teilzunehmen. Dieses Semester wollen wir so eine Mischung machen, nämlich weil wir ja das Ganze nochmal neu anrollen wollten. Eine Mischung aus Grundlagentexten, Basics, damit neue Teilnehmerinnen, Teilnehmer sich sozusagen mit uns nochmal auf den Stand bringen können und dass wir nicht aneinander alle vorbeireden und aber auch ein paar Sachen diskutieren, die jetzt so diejenigen, die schon länger dabei sind, gerade aktuell interessieren. Und ja, da freue ich mich sehr, diese Gruppe geerbt zu haben und versuche da eben meinen spezifischen Zugang über Migrationspolitik und so ein bisschen staatstheoretische Perspektive in die europäische Integrationsforschung hier in Marburg mit reinzubringen. Und das klappt bisher ganz gut. Ich meine, jetzt sonst noch eine Frage. Wir haben inzwischen herausgefunden, dass du noch andere Hobbys hast. Musik machen. Mhm. Da gibt es auch Videos bei YouTube. Ja, kann sein, ja. Könntest du dir vorstellen, mal in Marburg ein Konzert zu geben? Ja, kann ich mir vorstellen, klar. Ich war vor vielen Jahren hier mal im Kfz und habe die Skatalites, meine Idole, gesehen. Das ist so wie James Brown im Soul. Ja. Das ist in den Skatalites. War ein tolles Konzert. Ich plane sogar tatsächlich, ich habe jetzt noch gar keinen Termin im Auge, tatsächlich hier irgendwann noch mal ein großes Fest, weil ich ja wirklich auch happy bin, dass ich diese Stelle hier bekommen habe. Und da will ich eigentlich auch mit meiner Band spielen. Und das wird dann auch, glaube ich, ein größeres Fest, wo dann auch alle möglichen Leute kommen können und dem Konzert beiwohnen können. Klar kann ich mir das vorstellen. Willst du noch zwei Sätze zur Band verlieren? Ach so, ja, wir spielen Traditional Ska, 60er-Jahres-Ska. Uns gibt es im nächsten Jahr 20 Jahre, 20 Jahre Ska-Track. Und das ist einfach auch so ein bisschen, wie soll man sagen, Familie ist vielleicht ein bisschen zu hoch gehängt, aber es ist einfach ein sehr enger Zusammenhang, weil der Kern der Leute, also es gibt hohe Fluktuationen, wir sind 9 Leute mit 3 Bläsern und so weiter, aber ein Kern von 4 bis 5 Leuten hat sich jetzt, glaube ich, die letzten 20 Jahre zusammengehalten. Mit der Sängerin bin ich sogar zusammen zur Kommunion gegangen, also so lange kennen wir uns schon und das ist einfach ganz toll mit dieser Band. Und ich komme einfach viel rum und mir macht die Musik auch total viel Spaß und ich kann auch so ein bisschen dieser Ska-Kultur total was abgewinnen. Ich finde das eine sehr stylische Geschichte und bin sehr gerne auch auf Ska-Festivals und Konzerten und wir haben auch schon mit vielen Größen gespielt. Klar, 20 Jahre gehen da nicht spurlos an einem vorüber, von denen auch einige schon gestorben sind, kann man sich vorstellen. Ich habe da noch, glaube ich, Raritäten in meinem Plattenschrank stehen, die unterschrieben sind, als auch mit T-Shirts und so weiter. Und das ist einfach eine tolle Sache, tolle Abwechslung. Und ich bin ganz froh, dass ich nicht nur dieses akademische Leben pflege. Für die Hörer und Hörerinnen, die dich noch nicht gehört haben, welche Position hast du denn in der Band? Ich bin der Sänger. Gut. Ich bin schon sehr gespannt, also wenn das Festival dann kommt oder das Fest. Oder? Ja, das Konzert müssen wir mal gucken. Also ich glaube, realistischerweise ist kurz vor den Semesterferien oder so jetzt. Ja, weil im Winter die Leute hier nach Marburg zu locken, weil ich natürlich die Frankfurter Leute auch einladen will, wenn ich ein größeres Fest mache. Hm. Schauen wir mal, ich werde es bekannt geben. Der Fachschaft als allererstes. Ja, wir werden das natürlich weiter verbreiten. Sehr gut. Was machst du sonst dann noch nebenbei? Also... Tja, was denn nebenbei? Ich meine, wie viel Zeit habe ich denn noch? Nein, ich lese natürlich gerne, ich mache gerne Sport, ich gehe gerne laufen und habe noch eine Freundin, eine Beziehung, die ich am Wochenende leider momentan nur pflegen kann, weil sie bei Darmstadt wohnt und ich eigentlich in Frankfurt. Das ist alles ein bisschen kompliziert gerade. Aber ich glaube, so mit dem Musik machen, hier diese Arbeit bewältigen und dann noch ein bisschen nebenbei historische Romane lesen und Krimis, bin ich, glaube ich, ganz gut eingedeckt und schaffe mir noch meinen Freiraum für meinen Sport. Hast du denn vor, nach Marburg zu ziehen oder willst du jetzt? Das muss ich mittelfristig einfach mal überlegen. Jetzt dadurch, dass ich momentan in Frankfurt noch mit diesem Projekt involviert bin, ist es, glaube ich, auch sinnvoll, dass ich mir da noch ein kleines Standbein halte. Ich habe momentan hier auch ein WG-Untermietzimmer, was ich sehr angenehm finde. Und ich glaube, so mittelfristig, jetzt zumindest fürs erste Jahr, kann ich mir das vorstellen, das erstmal so beizubehalten. Und dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und Frankfurt-Marburg ist ja jetzt auch nicht die Riesendistanz. Ja, eine Stunde ungefähr. Ich fahre nachher auch gleich wieder hin. Genau. Hat von euch denn jemand noch Fragen? Jetzt vielleicht eine Frage, auf die du überhaupt nicht vorbereitet bist. Meine Güte. Und zwar, es gibt ja so die Problematik, dass es ja wissenschaftliche Publikationen gibt, und zwar werden die ja öffentlich finanziert, dadurch, dass die Lehre ja an den Universitäten stattfindet. Und jetzt gibt es da ja eine Bewegung, die nennt sich Open Data, die dafür einsteht, dass diese von staatlichen Geldern finanzierten Studien frei zugänglich sein sollen für alle Leute. Wäre das eine Möglichkeit, also für dich auch drüber nachzudenken, deine eigenen Publikationen jetzt nicht über einen Verlag öffentlich oder nicht nur über einen Verlag bezahlbar öffentlich zu machen, sondern auch kostenlos zum Beispiel übers Internet zu verteilen? Wenn es öffentlich finanziert ist, also eine Forschungsgeschichte ist, habe ich prinzipiell natürlich nichts dagegen. Ich finde das klar, Bildung soll allen zugänglich sein, das ist natürlich klar. Auf der anderen Seite, als du das mit dem Verlag gerade angesprochen hast, ich meine, unser eins publiziert ja in linken Nischenverlagen, die irgendwie mehr oder weniger ums Überleben kämpfen. Und die Seite muss auch berücksichtigt werden. Ich meine, diese Verlage leben natürlich davon, dass sie Printmedien publizieren, diese Bücher verkaufen müssen. Und mir würde es schwerfallen, denen jetzt auch noch das Wasser abzugraben, indem ich sozusagen alles, was ich publiziere, dann direkt online zur Verfügung stelle. Also ich denke, beide Seiten müssen da berücksichtigt werden. Und ich bin sehr froh, dass es noch dieses kritische linke Verlagswesen gibt. Und ja, und die sollen schon auch noch für die Arbeit, die sie machen, noch ein bisschen Geld sehen, und indem sie halt Bücher verkaufen. Mittelfristig, es ist auch bei denen mittlerweile so, dass sie viele Sachen dann auch online anbieten und so weiter. Aber das muss man dann von Fall zu Fall, glaube ich, entscheiden. Aber prinzipiell ist Bildung etwas, das jedem und jeder zugänglich sein sollte. Und zwar möglichst kostenfrei. Finde ich gut. Uns ist gerade der Stream weggebrochen, weil dieses Uni-WLAN plötzlich Passwörter haben will. Obwohl es sie kriegt. Er läuft wieder, Monoma. Ha, Technik, die begeistert. Haben wir noch weitere Fragen? Ich will die Petition noch kurz ansprechen. Du willst die Petition kurz noch ansprechen? Mhm. Ja, ich muss das gleich mal nutzen, um die Petition für Open Access zu bewerben. Du bist derjenige, der mit dem Zensursolar-T-Shirt rumläuft. Ja, das außerdem, aber das ist eine andere Geschichte eigentlich. Gestern wurde eine Petition freigeschaltet beim Petitionsausschuss des Bundestages. Und da geht es nämlich genau darum, dass staatlich geförderte Forschung, die Forschungsergebnisse später kostenlos oder zumindest frei zugänglich für die Bevölkerung veröffentlichen soll. Und teilnehmen könnt ihr dran, indem ihr einfach auf den Petitionsserver, zu dem wir den Link nachher auch noch einstellen, von der Bundesregierung geht, euch da anmeldet und unterzeichnet. Das ist eine Sache von einer Minute oder so. Ja, das muss ich jetzt nochmal anbringen, wo wir schon mal das Thema hatten. Du hast gerade, glaube ich, richtig gesagt, dass es Open Access und nicht Open Data heißt. Da habe ich gerade was verwechselt. Und im Übrigen kann man ja auf dem Bundestagsserver dann auch nachgucken, ob John auch mitgezeichnet hat. Weil das da Überwachen und Strafen, ne? Foucault, ja. ja, haben wir denn noch Fragen? Olli schüttelt den Kopf, Laura schaut müde. Frank ist abgelenkt. Und ja, dann würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich für das Interview. Gern geschehen. Es sind ja jetzt nur eine halbe Stunde, ist so eine schöne Länge, angenehm zu hören. Gut, dann viel Erfolg. Ja, danke. Mit eurer Unterstützung. Wir tun unsere Und Gummibärchen, ja, ich werde dran denken. Ja, dann sage ich auch dem Stream und dem Chat und dem Internet tschüss. Und wir hören uns beim nächsten Mal vom Podcast-Kombinat. Und der aktiven Fachschaft natürlich. Ich darf das nicht vergessen. Und tschüss.